Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Bounden Hit. Mein Name ist Lady Julina und ich bin die Repräsentantin dieses kleinen Projektes, welches ich zusammen mit ein paar anderen bekannten Gesichtern der Szene in die Welt gerufen habe. Uns ist es wichtig, bei Bounden Hit einen kleinen BDSM-Talk mit schlagkräftigen Argumenten zu liefern und den Zuhörern eine Menge Informationen zu geben. Wichtige und seltene Fetische und Neigungen sprechen wir an, geben euch eine kleine Inspiration für tolle Spiele und selbstverständlich vermitteln wir auch die No-Gos. Was uns wichtig dabei ist, ist die Tatsache, dass BDSM alles andere als pervers oder gar abartig ist. Und das wollen wir den Zuhörern vermitteln. Ihr solltet euch immer vor Augen führen, dass BDSM eine Bereicherung für jedes Sexualleben ist. In der Gesellschaft ist es leider sehr verpönt und unser Kanal soll dies ändern. Ihr sollt merken, dass ihr es einfach mal ausprobieren solltet, euren Wünschen und Fantasien freien Lauf lassen und vielleicht sogar den passenden Partner für eure Spiele finden. Wir werden diesen Kanal so interaktiv wie möglich gestalten. Daher ist es ausdrücklich erwünscht, in den Kommentaren ein konstruktives Feedback zu geben, vielleicht sogar den ein oder anderen Themenvorschlag zu geben. Und der besondere Clou: für die Zukunft ist geplant, genau mit dir als Zuschauer zu plaudern, dass du der Welt dort draußen einfach deine Geschichte erzählen kannst, den anderen Mut machen kannst, wie toll und abwechslungsreich das Leben ist als BDSMler. Alle weiblichen Gesprächspartner sind zum großen Teil aktive Dominas der Szene. Damit du direkt mit den Damen in Kontakt treten kannst, sind alle diese Frauen aktiv tätig auf der BDSM-Welt. Das bedeutet, du kannst dich reinklicken auf www.bdsmwelt.com und mit ihnen Kontakt aufnehmen, vielleicht sogar für die ein oder andere reale Session. Deshalb möchte ich dir jetzt ans Herz legen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren und so immer wieder über die neuesten Folgen direkt informiert zu werden. Am besten ist es natürlich auch noch, wenn du uns auf Facebook, Twitter, Google+ oder Tumblr folgst, denn dort wirst du über die Neuerungen informiert und erfährst sofort, sobald eine neue Folge online ist oder wir wieder eine Folge mit dir gemeinsam planen. Wichtig ist der respektvolle Umgang untereinander. Denk daran, dass BDSM in der Gesellschaft mehr als nur verpönt ist. Und wir wollen es doch unten in den Kommentaren so jugendfrei wie möglich gestalten und dass ihr auch entsprechend respektvoll miteinander umgeht und die Neigung, Fetische und Wünsche der anderen Zuschauer respektiert. Denn dieses Format ist für Erwachsene gestaltet und entsprechend solltet ihr euch auch benehmen. Damit ihr die erste Folge nicht verpasst, denkt daran, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und dann geht's auch schon bald los mit dem ersten BDSM-Talk. Und wir sind gespannt auf eure schlagkräftigen Argumente. Bis dahin und auf bald, dominante Grüße von Lady Julina.